Mein Name ist Marcos Antonio da Costa Melo. Ich bin Interkulturpromotor für den Regierungsbezirk Arnsberg. Ich freue mich sehr, weil zwei große Freunde von mir in einem Duo hier auftreten werden. Diese Kombination hatten wir in Wicke der Ruhr gehabt vor gut 3 Jahren, wenn ich mich recht erinnere, vielleicht sogar 4 Jahren. Es war ein besonderes Ereignis, weil die beiden haben sich durch mich kennengelernt und wir werden also eine Premiere mal haben, weil wir haben Platz heute und Zeit, dass Josef Mahamen aus seinem Repertoire von Märchen aus Ostafrika zumindest 1-2 Stück mal uns erzählt. Ich bedanke mich auch dafür, dass wir gleich die Moderation mal bekommen von Jens Boyer, das ist der Leiter der Stadtbücherei der Stadt Hamm. Mit dieser Konstellation werden wir durch den Abend begleitet und abschließend haben Sie die Möglichkeit, einige der Bücher, ich habe leider nur wenige Bücher bekommen, sehr viele Kinderbücher bekommen von der Buchhandlung Holota und die können Sie erwerben. Draußen kriegen Sie die Bücher und signiert wird direkt hier bei Hermann Schulz am Tisch. Ich bedanke mich auf diesem Weg bei der VHS Hamm, die eben diese Räumlichkeit zur Verfügung gestellt hat und nicht zuletzt bei den Interkulturfonds der Stadt Hamm, die natürlich die Einladung der beiden Künstler und Schriftsteller ermöglicht haben. Jens, du bist dran. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie auch von meiner Seite ganz herzlich begrüßen, hier heute Abend im Gerd-Bozeus-Saal im Heinrich-von-Kleist-Forum. Wie schon gehört, lieber Markus, vielen Dank für die Einführung. Mein Name ist Jens Boyer, ich bin Leiter der Stadtbüchereien und ich freue mich und habe die Ehre, heute Abend durch den Abend führen zu dürfen, zu diesem musikalisch-literarischen Abend. Und ich glaube, es wird ein ganz besonderer Abend werden, dazu sage ich gleich noch, warum das so ist. Ich darf aber zunächst mal auch von meiner Seite ganz herzlich begrüßen unsere beiden Protagonisten des heutigen Abends, Hermann Schulz und Josef Mahamme. Vielen Dank, dass Sie heute Abend bei uns sind an diesem ganz besonderen Abend und vor allen Dingen, dass Sie den Abend gestalten mit Musik, mit Literatur, mit Ihren Lesungen, mit der Perkussion, Percussion aus Uganda. Ich freue mich schon drauf, denn ich habe die letzte Veranstaltung nicht mitbekommen. Schön, dass Sie beide da sind. Herzlich willkommen. Ich möchte ihn ganz kurz einleiten, nur bevor es dann losgeht, etwas sagen, wie der heutige Abend gestaltet sein soll. Wir werden beginnen mit ein klein wenig Musik und wir werden auch im weiteren Verlauf des Abends immer wieder den literarischen Teil, die Lesung von Herrn Schulz unterbrechen, flankieren, begleiten mit Musik. Ich glaube, das werden Sie beide sehr intuitiv gemeinsam gestalten, wie das dann werden soll. Lassen Sie sich überraschen über diese Dynamik. Und wir haben noch eine weitere Besonderheit am heutigen Abend. Wir haben nämlich eine literarische Premiere. Wir werden eine Lesung hören aus einem Buch, das noch gar nicht erschienen ist, das erst in ziemlich genau einem Jahr im kommenden Herbst erscheinen wird. Das Mädchen, das mit den Krokodilen spielte, darauf freue ich mich sehr. Es ist praktisch ein Manuskript kann man nicht sagen, aber es ist noch die Vorversion, es ist noch nicht das gedruckte Buch. Und ich glaube schon allein deswegen etwas ganz Besonderes. Und wir werden dann auch die Gelegenheit haben, ins Gespräch zu kommen. Sie können gerne Fragen stellen zu dem literarischen Schaffen, zum Buch selber, zu der ganzen Frage natürlich, wie sind Sie zum Schreiben gekommen überhaupt? Wie ist das zustande gekommen, diese Kombination auch aus Literatur für Erwachsene, gleichzeitig Kinder- und Jugendliteratur? Ganz spannende Mischung, wie ich finde, und das vor allen Dingen noch in einer Zeit, in der Sie mit dem Schreiben begonnen haben, wo Sie schon einen beruflichen und einen privaten Lebensweg hinter sich hatten, der allein schon Anlass wäre, um den ganzen Abend zu füllen. Und ich denke, auch darüber werden wir noch nicht nur ein klein wenig heute Abend hören. Genug der Vorrede. Ich wünsche Ihnen ganz viel Vergnügen mit dem heutigen Abend. Und ich darf überleiten an unsere beiden Protagonisten des heutigen Abends. Viel Vergnügen. So ein Fruchtbarkeitstanz tanzt man in Deutschland nicht. Aber in Uganda wohl. Und das war der Fall mit Nalunkuma. Gerade verheiratet. Sie hat einen wunderschönen Mann gefunden. Nicht reich, aber hier. Viel zu geben. Aber Nalunkuma war nicht glücklich. Jeden Tag sah sie kleine Vögel auf den Bäumen miteinander zwitschern. Sie war wütend. Sie nahm Steine und verwogende, Mofile, Luati Montawanya. Es ging weiter so. Und die Männer fragten Nalunkumas Mann. Und hat sie schon angefangen zu. Er erzählte natürlich Nalunkuma darüber. Abends, als die zusammen waren. Ein schönes Leben, ein schönes Paar. Aber es fehlt noch. Und die überlegten und überlegten und überlegten und überlegten. Dann sagte eines Abends Nalunkumas Mann, Mfunye. Omanye, omuchaloli, akakade, akabeleli. Waguru omuga. Diese alte Frau wohnte ganz weit weg über den Fluss. Und zu ihr zu kommen, musste man erstmal durch den Wald. Und dann dieser Fluss überqueren. In diesem Fluss wohnen viele Nilpferde. Aber wo eine Wille ist, ist auch ein? Natürlich. Und so beschlossen sie sich zusammen zu gehen zu dieser alten Frau. Never tambula. Im Wald, du kannst die Tiere nicht sehen, aber du siehst nur die Augen, die leuchten. Und du musst ganz vorsichtig sein. Die Schlange siehst du überhaupt nicht. Und wenn, dann bist du. Aber das schafft ihn die noch. Und dann auf dem Fluss. Und Kusawanga Kuminabili. Als der Hahn krähte, waren die bereits bei diesem alten Frau. Ganz früh morgen. Mama, Tuagala, Nsendalunkuma, Nsendemunange. Sie wusste schon. Und sie machte die Tür auf. Mwagala chivana wange. Mama munange, nzisene munange. Na wobi manyi. Kräuter. Und Nalunkuma wurde ein Päckchen Kräuter gegeben zum Trinken. Aber bevor sie das trinkt, wurde sie gewaschen. Männer gucken weg, die Frauen dürfen gucken. Nalunkuma wird gewaschen. Und so machten sie sich auf den Weg wieder nach Hause. Und es dauerte nicht lange. Nalunkuma fing an, lange zu schlafen. Wie es weitergeht, werdet ihr nächstes Mal erfahren. Danke, Josef, für diese wunderbare Geschichte. Gerne. Markus und ich haben heute Abend überlegt, was ich lese. Ich habe hier eine ganze Packung von Kurzgeschichten, Erlebnisse auf Reisen in Afrika und in anderen Teilen der Welt. Aber wir haben uns dann entschieden, dass ich aus einem Manuskript lese, das ich gestern erst ausgedruckt habe. Das ist ein ziemlich dickes Ding von 280 Seiten und wird im nächsten Jahr erst erscheinen. Aber mir scheint die Geschichte, die dahinter steht, doch so interessant, dass es sich vielleicht lohnt, wenn ich sie Ihnen nahe bringe. 1977, da war ich noch ein junger Verleger, bin ich nach Afrika gereist und wollte die afrikanische Literatur erobern. Ich fühlte mich wie Jung Siegfried und der Entdecker Amerikas in einer Person. Ich kam zuerst nach Togo, weil ich dort einen Bekannten hatte, einen Bankier, der sagte, wenn du nach Togo kommst, ich bereite dir alles vor, du kannst bei mir wohnen, kostenlos und so weiter. Und da der Verlag, für den ich arbeitete, relativ arm war, hatte ich wenig Geld. Ich bin dann in Lomé, der Hauptstadt, zunächst zur Universität gegangen, dann in Buchhandlungen und habe gefragt, wo gibt es hier Autoren, Schriftsteller? Und überall wurde gesagt, nein, die gibt es hier nicht, wir haben Wichtigeres zu tun, als Bücher zu schreiben. Ich hatte 3 Tage Zeit und habe mir dann gedacht, so, dann fährst du in den Norden des Landes. Denn mir wurde gesagt, der Norden soll wunderschön sein. Ich habe mir ein Auto gemietet und mein Gastgeber sagte mir, Hermann, deck dich mit Lebensmitteln ein, denn da oben gibt es, kannst du vielleicht ein paar Bananen und Erdnüsse kaufen, aber Geschäfte gibt es da nicht. Und kauf ein paar Sachen, damit du nicht verhungerst. Und dachte, sei vorsichtig beim Baden dort in den Flüssen. Die Krokodile fressen mit Vorliebe weiße Missionskinder. Er wusste, dass ich ein Sohn eines Missionars bin. Ich ging in den Supermarkt, einen ganz modernen Laden. Und soweit ich das sehen konnte, war ich der einzige Weiße, der dort seine Einkäufe machte und stehe schon an der Kasse mit meinem Körbchen, Kekse drin, Mineralwasser und Fruchtsaft und so weiter. Und da war plötzlich die Kasse kaputt und der Kassierer sagte, ich kann erst Geld annehmen, wenn der Elektriker hier war. Gut, vor mir standen so 7, 8 Afrikaner, hinter mir nochmal so viele und alle plapperten in ihren Sprachen, ich verstand kein Wort. Und hinter mir stand eine ältere Dame. Die Leute waren alle sehr geduldig. Hinter mir stand eine ältere Dame, die sprach mich auf Französisch an. Und ich sagte ihr auf Englisch, es tut mir leid, ich kann kein Französisch. Da wechselte sie ins Englische und sagte, Sir, darf ich fragen, wo Sie herkommen? Und dann sagte ich, from Germany, ich komme aus Deutschland. Da wechselte sie zum dritten Mal die Sprache und in perfektem Deutsch, ohne Akzent, sagt sie, fragte sie, darf ich fragen, aus welcher Stadt? Und da war ich natürlich baff und stotterte ein bisschen und sagte, ja, die Stadt ist nicht so bekannt, die heißt Wuppertal. Da legte sie eine Hand auf meinen Arm und ich sah Rührung in ihrem Gesicht und sagte, in Wuppertal bin ich geboren worden. In dem Augenblick wurde die Kasse geöffnet und sie sagte mir, laufen Sie mir nicht weg, ich würde mich mit Ihnen gerne unterhalten. Glücklicherweise hatte ich Zeit und bin mit ihr zu ihrer Wohnung gegangen. Die wohnte in einem schönen alten Kolonialgebäude mit einer großen Wohnung, Bilder an der Wand und sie öffnete die Fenster und der Lärm von der Straße kam hoch, war im zweiten Stock und sie öffnete eine Flasche Champagner und goss uns ein und dann haben wir 5 Stunden lang miteinander geredet und sie hat mir ihr ganzes Leben erzählt. Ihr Vater war um 1890 herum mit seinen 4 Frauen Teil der einzigen togolesischen Völkershow, die es in Deutschland, im Deutschen Reich gegeben hatte. Es gab nur eine Truppe, die aus Togo kam. Die anderen kamen aus Südafrika und was weiß ich, aus allen möglichen Ländern. Vor allen Dingen die meisten aus Kamerun. Und ihr Vater war also mit seinen 4 Frauen unterwegs und immer, wenn ein Kind geboren wurde, das ließ sich ja bei 4 Frauen kaum verhindern, kam das Kind entweder in ein Waisenhaus oder zu einer Pflegefamilie, die bereit war, für einige Jahre das Kind zu betreuen. Und in Wuppertal wurde im Dezember 1900 ein kleines Mädchen geboren mit dem Namen Therese. Und sie kam zu einem kinderlosen Ehepaar, das überglücklich war, dass sie endlich ein Kind hatten. Die ganze Geschichte beginnt damit, dass der Vater auf dem Weg ist zu den Pflegeeltern. Aber es beginnt kurios. An den ersten Dezembertagen des Jahres 1900 hatten uns Schnee, Regen und Frost die Straßen mit einer dicken Eisschicht überzogen. Für Pferdefuhrwerke galt Kopfsteinpflaster auch bei solchem Wetter als einigermaßen sicher. Da hätten die Pferdehufe besseren Halt, hieß es. Als gefährlicher galten die wenigen bereits asphaltierten Straßen. Da würden auch eiserne Stollen unter den Hufen wenig helfen. Das Problem war im Rat der Stadt und in Tageszeitungen ausführlich diskutiert worden. An diesem Samstagnachmittag war der Fuhrmann Peter Kleinhans, ein eher schmächtiger Mann, mit Säcken voller Steinkohle und Briketts zu einigen Haushalten unterwegs. Im Winter hatte er reichlich zu tun. Sein Verdienst war immer noch gering, aber weniger schlecht als in den Sommermonaten, wenn er manchmal Bauern in der Ernte mit Pferd und Wagen aushelfen konnte. Er hatte 4 Kinder und eine kranke Frau zu versorgen. Mit den Einnahmen dieses Tages würde er Medikamente und Lebensmittel für das Wochenende einkaufen können, vielleicht sogar eine Kanne Bier, wenn die Kunden bereit waren, sofort zu zahlen. Nichts anderes beschäftigte ihn auf seinem Weg. Kleinhans führte das Pferd am Alfter und bog in die Straße mit Namen Kippdorf ein. 100 Meter weiter, nach dem Postamt und unmittelbar vor dem Edentheater, verlor das Tier plötzlich den Halt, strampelte wild mit den Hufen, fiel zu Boden und wurde unglücklich zwischen den beiden Deichselarmen eingeklemmt. Der schon betagte, magere Klepper gab einen wilden Schreckenston von sich, einen Schrei. Er schnaufte, Kopf und Nüstern auf das eisige Pflaster gedrückt. Vergeblich versuchte er, den Kopf zu heben, sich aufzurichten. Seine Hufe scharrten auf dem Eis, die Hinterbeine schlugen hilflos durch die Luft und fanden keinen Halt. Kleinhans, kopflos von dem plötzlichen Unfall, versuchte das Tier zu beruhigen, redete auf ihn ein, zerrte vergeblich am Halfter und stieß dabei Verwünschungen aus. Schließlich sah er nicht nach Hilfe um. An den Fenstern der gegenüberliegenden Wohnhäuser zeigten sich neugierige Gesichter, meistens von Frauen. Aber keine Tür öffnete sich, niemand, der dem Mann mit dem gefallenen Pferd helfen konnte. Die Straße war menschenleer. Wer ging schon ohne Not in der Kälte hinaus? Der Himmel eisgrau und bewegungslos. Den Wohnhäusern und Geschäften gegenüber aus dem Schatten des mächtigen Eingangs vom Edentheater löste sich unerwartet eine große Gestalt. Ein schwarzer Mann mit einem Bündel auf dem Arm, das der Fuhrmann für ein Wäschebündel hielt. Er schien von der obersten Stufe herab das gefallene, immer noch jämmerlich schnaufende Pferd und zuckende Pferd und den hilflosen Fuhrmann zu betrachten. Von den Schwarzen im Edentheater hatte Kleinhans in der Zeitung gelesen, aber noch nie einen Afrikaner vor sich gesehen. Vom Anblick des Fremden, der da aus dem Dunkeln auftauchte, war er nicht wenig erschreckt und starrte ihn an. Der Mann war zwar europäisch gekleidet, hatte auch ein breites braunes Tuch um die Schultern geschlungen. So, als sei der Schwarze zu einer Entscheidung gekommen, legte er sein Bündel vorsichtig auf den Absatz oberhalb der Stufen der steinernen Treppe, die frei war von Eis und Schnee. Dann kam er eilig herab, stellte sich wortlos neben den Fuhrmann. Er überragte Kleinhans um mehr als einen Kopf. In aller Ruhe nahm er ihm die Zügel aus der Hand und begann die Ketten, Stricke und Lederriemen zu lösen, mit denen das Pferd an die Karre geschert war. Dabei tätschelte er das Pferd und murmelte beruhigende Worte. Kleinhans war ein wenig zurückgetreten. Er begriff durchaus, was der Mann davor hatte. Er selbst war in seiner Panik dazu nicht in der Lage gewesen. Die Zügel hielt der Fremde bei seiner Arbeit locker in der rechten Hand und redete unablässig zu dem Tier. Jetzt stemmte er sich zufrieden mit seinen Vorbereitungen, mit einer Schulter unter die schweren Deichselarme und wuchtete sie hoch. Ketten fielen klirrend auf das vereiste Pflaster. Er schien, als hätte seine Art und Weise und die leisen Worte, die der Fuhrmann nicht verstand, eine beruhigende Wirkung auf das Tier. Von Deichsel und dem Geschirr befreit, kam es, wenn auch mühsam, auf die Beine. Zuerst mit den vorderen Hufen, dann stand es zitternd und unsicher auf allen Vieren. Es schnaufte, schüttelte den Kopf nach der Anstrengung, in den Augen noch etwas von dem Entsetzen der letzten Minuten. Aus seinem Maul liefen ein paar Fäden Speichel. Der Schwarze tätschelte seinen Hals und besah sich seinen Zustand, immer noch sanft mit dem Tier redend. Außer ein paar bösen Schrammen an den hinteren Beinen fand er keine Verletzungen. Der Mann führte das Pferd mitten auf der leeren Straße einmal im Kreis. Während er die Schritte des Tieres aufmerksam betrachtete, gab er die Zügel dem Fuhrmann, lächelte ihm zu und sagte, nichts Schlimmes passiert. Er zeigte auf die Schrammen am hinteren Huf und sagte, pinkeln Sie auf die Wunde, dann heilt sie schnell. Jetzt ging er wieder die Stufen des Theaters empor und nahm sein Bündel auf den Arm und blieb oben stehen. Der Fuhrmann führte das Pferd rückwärts vor den Wagen, befestigte Ketten und Stricke an den Deichselarmen und wandte sich von der Straße her an den Schwarzen. Verstehen Sie mich? Verstehen Sie Deutsch? Wenn Sie langsam sprechen, verstehe ich alles. Seine Stimme war tief und die Aussprache ließ den Fremden erkennen. Und er lächelte auf eine Art, die Kleinhans beruhigte, so als stünde da jemand, der zu einem Freund geworden war. Sie haben mir sehr geholfen, rief er die Stufen hinauf. Darauf sagte der Mann nichts. Da muss ich mich ja wohl bedanken. Der Mann nickte und lächelte dem Fuhrmann zu, ohne ein Wort zu sagen. Dann fuhr er fort. Dann will ich jetzt mal los, die Kohle abliefern. Mit einer Hand zeigte er erklärend auf sein Fuhrwerk. Er zögerte aber noch loszufahren, als sei er noch etwas schuldig. Er hätte sicher gerne ein paar Fragen gestellt, zum Beispiel, was der Schwarze da für ein Bündel mit sich herumtrug. Und eine Menge anderer Fragen, die er nicht zu stellen wagte. Habt ihr da unten, wo Sie herkommen, auch Pferde? Fragte er stattdessen. Jetzt lächelte der Schwarze breit, man sah eine Reihe weißer Zähne. Ich komme nicht von da unten, sagte er. Sie meinen sicher, ob es in Afrika auch Pferde gibt? Kleinhans nickte eifrig. Ja, es gibt viele schöne Pferde. Der Fuhrmann zögerte, weiter zu fragen, wollte nichts Falsches sagen. Er hatte durchaus nicht überhört, dass es dem Schwarzen vielleicht nicht gefallen hatte, als er von denen da unten gesprochen hatte. Wollen Sie mit dem Wäschebündel in die Wäscherei am Rathausplatz? Dann könnte ich Sie hinbringen. Der Schwarze, sein Bündel auf dem Arm, kam noch einmal die Stufen herab und ging ganz nah an den Fuhrmann heran, der unsicher einen Schritt zurückwich. Sehen Sie, das ist mein kleines Mädchen, sagte er sanft und schob die Tücher zur Seite, sodass der Fuhrmann das Gesicht eines schlafenden Säuglings sehen konnte, wie er noch nie eins gesehen hatte. Nur einen Augenblick sah er das dunkle Gesicht mit geschlossenen Augen, weil der Mann die Tücher wegen der Kälte gleich wieder über das Kinn zog. Kleinhans hatte mit geöffnetem Mund über das Bündel gebeugt, als hätte er ein Wunder betrachtet und suchte vergeblich nach Worten. Zwei in Mänteln vermummte Gestalten näherten sich jetzt von der Morianstraße. Ein Mann und eine Krankenschwester oder Diakonisse mit weißer Haube. Sie grüßten den Schwarzen mit Handschlag und einigen Worten, die der Fuhrmann nicht verstand. Er merkte, hier war er überflüssig geworden. Er zog mit einem leisen Hü am Kopf des Pferdes und winkte verlegen dem Schwarzen zu, der seine freie Hand ebenfalls zum Abschied hob. Kleinhans konnte noch wahrnehmen, dass ein kleiner, dicker Mann eilig die Stufen des Theaters hinunterstolperten und hinter der Dreiergruppe der Schwarze mit seinem Kind in der Mitte herlief. Vielleicht gehörte er dazu, dachte er. Er machte sich mit seinem Wagen auf den Weg zu den Kunden. Wie oft gingen seine Gedanken ziemlich ungeordnet durcheinander. Dem Pferd auf die Wunde pinkeln? Wenn man mich beauftragt, die Kohle in den Keller zu schleppen, wäre das ein zusätzlicher Verdienst, dachte er. Ein weiterer Vorteil wäre, dass ich die leeren Säcke sofort wieder mitnehmen könnte. Aber dann beschäftigte ihn viel stärker sein gerade überstandenes Abenteuer, das Böse hätte enden können. Und dass es Urin war, dass Kopfsteinpflaster bei solchem Wetter weniger gefährlich wäre als asphaltierte Straßen. Und dass es hoffentlich nicht mehr schneien würde. dass er den Umweg über den Rathausplatz zur Wäscherei aus Dankbarkeit gern für den schwarzen Mann gemacht hätte. Aber der hätte sich ja mit seinem kleinen Kind auf den Kohlesäcken ja schmutzig gemacht. Dann beherrschte ihn nur noch ein Gefühl von Dankbarkeit. Er lächelte kopfschüttelnd vor sich hin und murmelte, diese Neger mit einem schwarzen Säugling in einem Bündel Wäsche, wenn ich das meiner Frau erzählen tue. Wenn sein Pferd an diesem Tag wieder im Stall stand, würde er die Wunde mit seinem Urin eintreiben, beschloss er. Denn der Mann hatte es ernst gemeint, der verstand was von Pferden. Egal, ob das vielleicht mit Zauberei zu tun hatte, was weiß man denn von denen da unten? Der Schwarze ist unterwegs zu einem kinderlosen Ehepaar in Wuppertal, das bereit ist, das kleine Kind für ein paar Jahre zu nehmen, bis der Vertrag der Eltern oder des Vaters ausgelaufen ist. Niemand weiß, wie lange das dauern wird. Und das kleine Mädchen wächst in Wuppertal heran, durchaus mit Selbstbewusstsein. Und die hat es gut, dieses Kind hat es gut bei diesen Pflegeeltern. Und als es ungefähr 4 Jahre alt war, habe ich eine kleine Szene, die auch die Dame mir in Togo erzählt hat, aufgeschrieben. Auf der Etage von Hufnagels Wohnung, so hieß die Familie, lebte die Familie Rose. Roses waren vor 2 Jahren aus Ostpreußen hierher gezogen. Dass sie aus dem Osten kamen, hörte man an ihrer Art zu sprechen. Bei den Kindern hatten sich die ostpreußisch breite Mundart nach und nach verloren. Roses hatten 3 Söhne und 2 Töchter, die jüngste im gleichen Alter wie die Therese, das einzige schwarze Kind im Stadtteil. Diese Kleine hieß Edelgard, kam beinahe täglich am Nachmittag über den Flur und klopfte an Hufnagels Wohnung. Helene war erleichtert, dass ihre Therese endlich eine richtige Freundin hatte, und die Roses waren ordentliche Leute. Fritz hatte dem Vater in seiner Firma eine Anstellung besorgt, auch wenn er keine Ausbildung vorweisen konnte. Den handfesten, soliden Rose beschäftigte er zunächst mit Pack- und Lagerarbeiten. Damit war der Mann zufrieden. Fritz baute auf seine Lernfähigkeit und wurde nicht enttäuscht. Aus dem kann man noch was machen, sagte Fritz, da war er sich sicher. Edelgard ging in den gleichen Kindergarten wie Therese. Die Eltern malten sich aus, dass die beiden bald Hand in Hand ohne Begleitung gehen könnten. Der Weg war nicht weit. Die beiden würden sicher bald lernen, auf den spärlichen Autoverkehr und die vielen Pferdefuhrwerke zu achten. Helene arbeitete in der Küche. Durch die Tür hörte sie das Plappern der beiden Mädchen. Die saßen auf dem Teppich und spielten mit ihren Puppen. Sie hörte, wie Edelgard fragte, warum hast du keine schwarze Puppe? Einen Augenblick lang schwiegen beide Kinder. Schwarze Puppen gibt es nicht, sagte Therese selbstbewusst, etwas patzig. Warum gibt es keine schwarzen Puppen? In Afrika gibt es überhaupt keine Puppen. Da spielen die Kinder mit Krokodilen, belehrte sie ernsthaft ihre Freundin. Was sind Krokodile? Das sind große Tiere aus dem Wasser. Die können Menschen mit einem Haps auffressen. Woher weißt du das? Papa hat mir ein Buch gezeigt, mit dem ganz viele Tiere aus Afrika drinstehen. Da war auch ein Krokodil und Papa hat gesagt, wenn du wieder nach Afrika kommst, dann kannst du mit denen spielen. Und wenn sie dich fressen? Die Angst in der Stimme von Edelgard war bis in die Küche zu hören. Ernsthaft erwiderte Therese, die fressen keine schwarzen Kinder mit einem Haps, nur die anderen. Welche anderen? Die Antwort hatte Edelgard nicht beruhigt. Die anderen eben, die nicht schwarz sind, sagte Therese, als wäre es ganz selbstverständlich. Helene wischte sich die Hände trocken und ging zu den Mädchen. Sie hockte sich zu ihnen auf den Boden. Hör mal zu, Edelgard. Therese hat das nicht so gemeint. Sie wollte dich vielleicht erschrecken oder Spaß machen. In Afrika gibt es, glaube ich, auch schwarze Puppen und andere Spielzeug. Und die Krokodile sind viel zu gefährlich, um mit ihnen zu spielen. Auch für schwarze Kinder. Edelgard stand auf. Ich muss jetzt zu meinen Eltern, sagte sie verwirrt und wandte sich zur Tür. Als sie gegangen war und die Tür hinter sich geschlossen hatte, hockte sich Helene wieder zu ihrem Kind. Wolltest du sie erschrecken? Fragte sie vorsichtig. Es dauerte eine Minute, bis Therese in sich gekehrt zu Boden blickte, antwortete. Auf die Frage ging sie nicht ein. Sie nennen mich im Kindergarten Neger, Therese, und in Afrika wären die Leute alles Wilde. Auch die Edelgard hat das gesagt. Und einmal haben sie alle gerufen, Negerlein, Negerlein, warum tun die das? Fragte Therese und schaute sie an. Helene sah die Trauer, sah die von Trauer verhangenen Augen des Kindes, nahm es in den Arm und schaukelte es zärtlich. Das sollen Sie nicht sagen. Ich komme morgen mit und rede mit Tante Luise. Sagen Sie sonst noch Sachen, die dir nicht gefallen? Therese schüttelte den Kopf. Ist Neger ein schlimmes Wort? Heißen alle Mädchen Therese? Helene lächelte. Nein, meine Kleine. Den Namen hat dir deine richtige Mutter gegeben, als du geboren worden bist. Deshalb heißt du Therese und wir nennen dich so. Das ist ein schöner Name und einen schöneren gibt es überhaupt nicht. Und schwarze Haut ist genauso schön wie weiße Haut oder noch schöner. Manche Leute finden schwarze und braune Menschen schöner als weiße. Mir ist das egal. Wie heißt meine richtige Mutter, die mich geboren hat? Sie hat auch einen schönen Namen, finde ich. Sie heißt Dassi Kreppi. Das steht auf deiner Geburtsurkunde. Dann würde ich sie Mama Dassi nennen, antwortete Therese. Sie lachte, ihre Trauer war verflogen. Therese war ein stilles Kind. Das Gespräch mit Edelgard im Kinderzimmer war für die Pflegeeltern das erste deutliche Signal, dass Therese durchaus Unterschiede zwischen den Menschen wahrnahm und sich selbst unter ihnen ebenso. Seit diesem Ereignis achteten Hufnagels besonders darauf, bewusster darauf, wie ihre Tochter auf die Welt und die Menschen und ihre Handlungen reagierte. Das meiste behielt sie offensichtlich für sich, bis es diese besonderen Momente gab, die die Pflegeeltern oft überraschten. Dann erfuhren sie manches, etwas von den heimlichen Gedanken und Gefühlen des Kindes. Einmal geschah es, dass Therese aus dem Fenster Kinder auf dem Hinterhof spielen sah. Helene war mit Näharbeiten beschäftigt. Als Therese sie fragte, ob sie nach unten dürfte, zu den anderen Kindern, stimmte sie gedankenlos zu. Nach einer Viertelstunde kam Therese wieder in die Wohnung. Irgendetwas schien sie zu bedrücken. Du bist schon wieder da? Fragte sie und betrachtete den Stoff, an dem sie gearbeitet hatte. Dann sah sie von ihrer Arbeit auf und legte sie beiseite. Auf ihr Drängen hin erzählte ihre Tochter, man hätte sie zuerst mitspielen lassen, dann aber hätten sich einige Fenster geöffnet und Erwachsene hätten ihre Kinder gerufen, nach oben zu kommen. Schließlich waren nur noch zwei Kinder da. Sie hätten aber ohne die anderen die Freude am Seilspringen und Fangenspielen verloren. Sie sind fast alle gegangen, sagte Therese. Warum sind sie weggegangen? Helene sah sich nicht zum ersten Mal mit dem Problem konfrontiert, dass es Eltern gab, die ihre Kinder vor Therese fernhalten wollten. Wie sollte sie das ihrem Kind erklären? Mach dir darüber keine Gedanken, sagte sie hilflos. Vielleicht war es bei den Kindern das Essen fertig und sie mussten nach Hause. Es war eine Ausrede, die ihr selbst nicht gefiel. Ob Therese ihr glaubte? Sie sagte dazu nichts und beschäftigte sich mit einem Bilderbuch. Bald würde Papa nach Hause kommen. Hufnagels waren nicht mehr überrascht, wenn ihre Tochter unerwartet Fragen stellte, die mit zurückliegenden Ereignissen zu tun hatten, die sie selbst schon fast vergessen hatten. Von ihren Gedanken und Gefühlen erfuhren sie meist zufällig etwas. Es ging um eine Bemerkung ihrer Tochter, die sie manchmal nicht einordnen konnten. Das verunsicherte sie und sie fragten sich, machen wir etwas falsch? Unsere Therese ist nicht nur ein liebes Mädchen, sagte an einem Abend Helene zu ihrem Mann. Sie erzählte ihm von dem Dialog zwischen Therese und der Freundin Edelgard vom vergangenen Wochenende. Es ist nicht verkehrt, dass sie sich wehrt. Und das hat sie doch gut gemacht, sagte Fritz. Er fand Gefallen an der Geschichte von den Krokodilen. Sie hat sicher einiges auszuhalten, auch Sachen, von denen wir nichts erfahren. Man kann sie nicht zwingen zu reden, aber wir sollten achtsam mit ihr sein. Was sollen wir mehr tun, als das Kind zu lieben und ihm das zu zeigen? Daran kann nichts Falsches sein. Und das, was sie in den Zeitungen Pädagogik nennen, davon verstehe ich nicht, gab Fritz zurück. Und ich habe in einer Bäckerei gearbeitet, sagte Helene. Das hat mir auch keiner beigebracht. Mach dir keine Gedanken, Helene. Du verstehst mehr von Kindern als alle, die ich kenne. Im Nebenzimmer schlief Therese. Die Tür stand halb offen. Helene wollte immer sofort zur Stelle sein, wenn dem Kind etwas fehlte. Die beiden hatten nie versucht, Therese einzureden. Sie wären ihre richtigen Eltern. Wir können sie nicht belügen. Da waren sie sich einig gewesen. Wir erziehen sie wie ein deutsches Kind, so gut wir können. Was wollen wir sonst auch tun? Helenes Bedenken fanden aber keine Ruhe. Wir wissen ja nicht, was sie sonst noch braucht, weil sie doch aus Afrika kommt. Mach dir darüber nicht keine Gedanken, meine Liebe. Wir können nicht alles falsch gemacht haben. Irgendwo habe ich mal gelesen, eine Erziehung ohne Fehler und Irrtümer gäbe es nicht. Sie ist ein waches, fröhliches Kind und fühlt sich bei uns zu Hause. Dass sie manchmal seltsam guckt, als hätte sie viele Fragen an uns, die sie noch nicht aussprechen kann. Vielleicht machen das alle Kinder. Warte ab, bis sie zur Schule kommt. Du wirst sehen, da wird sie ihre Klugheit zeigen. Kann es sein, dass wir sie wie ein rohes Ei behandeln, fragte Therese. Immer nehmen wir sie in Schutz. Vielleicht sollten wir strengere Eltern sein. Was du da sagst, ist nicht so verkehrt, sagte Fritz nachdenklich. Aber wo sollen wir strenger sein? Sie klaut nichts, sie lügt nicht. Sie hilft dir in der Küche. Bald wird sie eine vorbildliche Schülerin sein. Vielleicht wäre alles einfacher, wenn sie klauen und lügen würde, fügte er lachend hinzu. Dann könnten wir ihr endlich wie richtige Erzieher und die strengen Eltern spielen, ihr auf die Pfoten hauen, sie zur Rede stellen. Du würdest sie verprügeln? So wie mich man im Heim verprügelt hat? Da kann ich mitreden. Mein Alter war schnell bei der Hand. Und wie? Nein, das kommt überhaupt nicht in Frage. Wir besuchen jetzt den Atlantik. Wir werden die Augen zumachen und uns vom Wellen treiben lassen. Sicher ist, dass wir irgendwohin ankommen werden, lebend ankommen werden. Wir wissen aber nicht ganz genau, wo wir ankommen. Bitte die Augen zu. Und lassen Sie sich von den Wellen treiben. Wir sind angekommen. Als die kleine Therese 5 Jahre alt ist, beschließt ihr Vater, sie müsse die Firma kennenlernen, in der er arbeitet, wo er jeden Morgen hingeht. Das ist eine Bandwirkerei. Und sie gehen da durch die Maschinen und sie stellt eine Menge Fragen, die ihn erstaunen, zum Beispiel, wo die Baumwolle herkommt. Und da reden sie über Brasilien und alle möglichen Sachen. Durch die geöffnete Tür hatte der Buchhalter Otto Lenzen mitbekommen, dass Hufnagel mit seiner schwarzen Tochter den Betrieb besichtigt hatte. Er stand auf und beobachtete neugierig die beiden bei ihrem Rundgang. Die Maschine stand ganz in der Nähe seines Verschlagers, in dem er die Bücher führte. Zwischen ihnen und Fritz Hufnagel bestand ein kumpelhaftes Verhältnis. Lenzen war zwar selten in der Lage, auf die Scherze des Vorgesetzten angemessen einzugehen, so viel er sich auch Mühe gab. Aber er mochte den Prokuristen, der ihn nie von oben herab behandelte. Als Chefbuchhalter gehörte er ja auch zur gehobenen Gesellschaft in der Firma, fand er. Eine Woche nach Thereses Besuch in der Bandwerkerei sprach er Fritz Hufnagel an und fragte schüchtern, ob Fritz Hufnagel mit Therese wohl einmal zu ihnen zu Besuch kommen würden. Als Fritz zustimmte, verabredeten sie den kommenden Sonntagnachmittag zum Café. Meine Frau und die Kinder werden sich freuen, sagte Lenzen, rieb vergnügt seine Hände und bedankte sich für die Ehre. Wie alt sind deine Kinder, Otto? Der Junge ist 8 Jahre alt, die kleine Else 5. Hast du ihnen erzählt, dass Therese eine Afrikanerin ist? Natürlich wissen sie das und freuen sich, sie kennenzulernen. Hufnagels folgten der Einladung zur Familie nur zu gern. Nachdem der Besuch in der Bandfabrik mit anschließendem Kaffee bei Wilhelm König und seiner Familie hatten Helene und Fritz beschlossen, dass sie künftig häufiger mit Therese unter Leuten gehen sollten. Das wäre gut für Therese, andere kennenzulernen und auch für ihre Freunde, sich an ein schwarzes Kind zu gewöhnen. Sie nahmen 2 Stationen der neuen Schwebebahn, die Therese seit ihrer ersten Fahrt besonders liebte. Die Leute haben Kinder, ein Junge und die kleine Else, fragte sie. Fritz nickte. Sind die auch nett wie die Kinder von Königs? Ich kenne sie ja noch nicht, aber ich bin ziemlich sicher, dass sie nett sind, antwortete Fritz Hufnagel. Therese drehte sich noch einmal zu Fritz um. Es gibt ziemlich bescheuerte Kinder. Wie meinst du das? Fragte er. Manche verstehen gar nichts und sind bekloppt. Davon hast du uns bisher nichts erzählt, begab er zu bedenken. Ich habe keine Lust, dauernd von bekloppten Kindern zu sprechen, sagte sie selbstbewusst. Damit war für sie das Gespräch beendet. Die Schwebebahn hielt und Therese genoss das Schaukeln und das Kribbeln beim Aussteigen. Sie gingen in eine Seitenstraße, die am Brügel hieß, und suchten die Hausnummer. Dann klingelten sie an dem alten Gebäude. Sogleich stand das Ehepaar Lenz mit beiden Kindern in der Tür. Sie sahen den Gästen aufgeregt entgegen, die sich ihnen durch den Vorgarten näherten. Die kleine Else stand an der Hand ihrer Mutter. Therese ging spontan auf sie zu, wie sie es mit kleinen Kindern häufiger tat. Was dann passierte, hatte niemand erwartet. Else klammerte sich an die Schürze ihrer Mutter und schrie und heulte vor Entsetzen, als sie Therese auf sich zukommen sah, mit offenem Mund und aufgerissenen Augen. Die Mutter versuchte, ihr Mädchen zu beruhigen. Es war vergeblich. Sie verschwand schließlich mit der brüllenden Tochter im Haus. Lenzen und sein Sohn standen hilflos in der Tür. Da drehte sich Therese um, ging die wenigen Stufen hinunter und sagte im aufgebrachten Ton, da gehe ich nicht rein. Fritz ging ihr nach und versuchte, sie zu beruhigen. Die kleine Else wüsste es nicht besser. Therese war nicht umzustimmen. Ich gehe da nicht rein, wiederholte sie. Ich will nicht, dass ein kleines Scheißerchen Angst vor mir hat. Sie hat noch nie ein schwarzes Kind gesehen, sagte Fritz leise und hockte sich zu ihr. Vielleicht ist sie ganz nett. Komm doch mit, Lenzen sind nette Leute. Vielleicht, sagte Therese, aber ich will nicht. Alles Zureden half nicht. Hufnagels wechselten ein paar Worte mit den entsetzten Lenzens. Aus dem hinteren Zimmer war das Brüllen der Kleinen bis auf die Straße zu hören. Habt ihr Else nicht gesagt, dass Therese schwarz ist? Fragte Helene. Natürlich, wir sind ja auch völlig überrascht. Wollen Sie nicht reinkommen? Else beruhigt sich sicher. Da hörten sie Thereses Stimme. Sie stand mit dem Rücken zu allen anderen und rief, geht ruhig da rein, ich warte hier auf euch. Sie setzte sich auf den Bordstein und kümmerte sich um niemanden mehr. Hufnagels waren ratlos. Fritz wechselte ein paar Worte mit Otto Lenzen, dann beschlossen sie, den Heimweg anzutreten. Während der Fahrt mit der Schwebebahn schwiegen sie. Therese schaute offenbar gut gelaunt aus dem Fenster. Fritz gesellte sich zu ihr. Das Brüllen von dieser kleinen Idiotin hat dich erschreckt, sagte er, weil ihm sonst nichts einfiel. Zuerst schwieg Therese, dann sagte sie, ich brülle ja auch nicht, wenn ich weiße Gesichter sehe. Sie wusste es nicht besser, sagte Fritz hilflos. Vielleicht hätte sie sich schnell beruhigt. Jetzt hat sie ja Zeit genug, sich zu beruhigen. Mehr gab Therese nicht in der nächsten halben Stunde nicht von sich. Als sie in ihrer Wohnung ankam, ging sie zugleich in ihr Zimmer und schloss leise die Tür hinter sich. Thereses Verhalten gab den Eltern neue Rätsel auf. Was sollten sie an ihrem Verhalten ändern, um Therese gerecht zu werden? Sie muss lernen, sich anständig zu benehmen, sagte Fritz leise zu Helene. Er wollte nicht, dass Therese das mithörte. Ich verstehe das nicht. So etwas ist ja zum ersten Mal passiert, sagte Helene. Sie fühlte sich verletzt, als würde ihr jemand zeigen, dass sie hässlicher ist und minderwertig. Im Kindergarten und in der Schule ist das nie passiert, oder? Das wissen wir nicht. Außerdem ist sie da unter Gleichaltrigen. Trotzdem verstehe ich das nicht. Sollen wir sie in die Küche holen und mit ihr reden? Helene klopfte vorsichtig an die Tür zu Thereses Zimmer. Das hatte sie bisher noch nie getan. Dann öffnete sie die Tür. Therese saß auf ihrem Bett ganz steif und starrte aus dem Fenster. Sie drehte sich nicht zu Helene um. Kommst du zu uns in die Küche? Fragte sie. Therese schüttelte den Kopf, ohne sie anzusehen. Einen Moment Schweigen. Dann schien sie es sich anders überlegt zu haben. Sie wischte über ihre Augen, stand auf und folgte ihrer Mutter. Helene holte Kuchen aus dem Schrank, goss Kakao für Therese ein und ihrem Mann selbst Bohnenkaffee. Bei der Erwachsenen schien es besser, das Thema des missglückten Besuches jetzt nicht wieder anzusprechen. Es würde dafür schon der richtige Moment kommen. Ebujeli omusayi kwange Kumenjala kumasini kawoko munaku Silina mataga kukuwa Najalwambi najalwanaku samanya Tebiliba uviliba viti Nanduka kufana kuona mfune milembe Muluta lulu kusosola Als Therese 11 Jahre alt ist, fährt plötzlich ein Auto vor, um sie abzuholen. Der Mann zeigt Papiere vor des Veranstalters dieser Afrikaschule und er soll Therese mitnehmen und nach Rotterdam bringen. Und es ist ein herzzerreißender Abschied, denn man weiß nicht, wann man sich wiedersehen will. Und es ist relativ auch kurz vor dem Ersten Weltkrieg. Der Fahrer redet nichts mit ihnen und als er ankommt in Rotterdam in einer großen Fabrikhalle, sagt er, ihr könnt jetzt aussteigen. Ich zeig euch, wo ihr hin müsst. Lasst nichts von euren Klamotten im Auto liegen. Im Auto ist noch ein kleines Mädchen, das aus Oberhausen gekommen ist und niemand weiß, was sie mit Therese zu tun hat. Der Fahrer ging vor den beiden Kindern her zu einer eisernen Eingangstür und führte sie in ein Gebäude, das nur aus Beton und Eisen bestand. und Theresa an eine Fabrik erinnerte, wie sie sie aus Elberfeld kannte. Über viele Treppenstufen folgte sie dem Mann immer weiter nach oben. Ihren Koffer hatte Therese in der Hand, die Tasche über die Schulter. Rosemarie, das kleine Mädchen, folgte wie ein ängstliches Hündchen. Therese lächelte ihr auf einem Treppenabsatz zu, um ihr Mut zu machen. Das war vergeblich, denn das Mädchen verzog keine Miene und guckte endlich gekehrt auf die Stufen. In der vierten oder fünften Etage, Therese hatte nicht mitgezählt, öffnete der Mann ein quietschendes Eisentor und sie kamen in eine Art Halle. Das erste, was Therese sah, waren Wolldecken und Tücher, die über Drähte hingen. So hatte man den großen Raum in kleine Einheiten geteilt. Mehr konnte sie zuerst nicht sehen. Es roch schlecht in diesem Raum. Gleich neben der Eingangstür stand ein Schreibtisch, an dem eine magere weiße Frau saß und in Papieren blätterte. In einem Aschenbecher qualmte eine Zigarette. Als sie aufsah und die Angekommenen betrachtete, bemerkte Therese in ihrem grauen Gesicht Müdigkeit. Sie sah sehr abgespannt und ungesund aus. Rosemarie versteckte sich ängstlich hinter Thereses Rücken. Therese aus Elberfeld, Therese Brose, fragte der Fahrer. Und das ist wohl Rosemarie, mehr weiß ich von ihr nicht. Ich habe sie aus einem Heim in Dortmund geholt. Das reicht schon, sagt die Frau. Ich habe hier eine Liste mit den Kindern dieser Neger. Die mit sollen. Wenn jemand schon gestorben ist, mache ich ein Kreuz dahinter. Therese hatte den Eindruck, dass das scherzhaft klingen sollte und dachte an ihren verstorbenen Bruder. Kann ich jetzt gehen? Fragte der Fahrer. Fahren Sie zum Hafen. Am Liegeplatz 16 sollen Sie gegen 8 Uhr neue Fracht abholen. Davon weiß ich nichts. Welche Fracht denn? Keine Ahnung. Wahrscheinlich Eskimos. Was wird aus den beiden hier? Fragte er, als sei er besorgt und hätte doch Verantwortung für dieses Mädchen. Die kommen jetzt zu ihren Eltern. Die sind ja alle hier oben. Kümmern Sie sich nicht darum. Darauf gab der Fahrer Therese und Rosemarie die Hand und sagte, gute Reise. Dabei lächelte er unbeholfen. Dann ging er. Bist du Therese Brose? Die Frau hinter dem Schreibtisch sah auf. Therese nickte. Und du? Sie zeigte auf das andere Mädchen. Sie haben mich immer Rosemarie genannt, flüsterte die Kleine. Sonst keinen Namen? Sie schüttelte den Kopf. Sie hatte Angst, das konnte man sehen. Und Therese nahm ihre Hand. Da sah sie lächelnd zu ihr auf. Für dich finden wir auch was. Ihr seid ja alle, euch ja alle ähnlich, sagte die Frau. Aus dem Raum hörte Therese anhaltendes Gemurmel. Verstehen konnte sie nichts. Der Gestank war schrecklich. Bleibt hier stehen, sagte die Frau mit müßiger Stimme. Sie stand auf und verschwand im Gewirr der Wolldecken und Tücher. Und nach einigen Minuten kam sie zurück. Hinterher erschien ein großer, schlanker, gewachsener Afrikaner. Er war europäisch gekleidet, hatte aber ein buntes Tuch um die Schultern gelegt. Er betrachtete ruhig die schwarzen Mädchen, die da verschüchtert am Schreibtisch standen. Dann legte er entschlossen eine Hand auf Thereses Schulter. Ich bin dein Vater, sagte er auf Deutsch. Mehr sagte er nicht. Die Frau am Schreibtisch schrieb etwas in die Kladde und nickte. Sie waren entlassen. Da ahnte Therese noch nicht, dass sie diesen schrecklichen Raum mit dem üblen Geruch für einige Monate nicht verlassen würde. Warum man hier 37 Menschen aus Togo mit ihren Kindern festhielt, konnte sie nicht wissen. Sie erfuhr es erst Jahre später von ihrem Bruder Kwasi. Ihr Vater Nayo Brose brachte sie in jenes Gefährt, das er mit seinen 4 Frauen bewohnte. Auf dem Boden lag ein schmutzig grauer Teppich. Sie sah ein paar Kissen und Decken, die zu Rollen gebunden waren. In einer Ecke Essgeschirr aus Blech. Die 4 Frauen, die auf dem Boden saßen, sahen sie neugierig an. Wie sollte sie ihre Mutter unter ihnen erkennen? Wieder musste sie sich zusammenreißen, um nicht in Panik zu geraten. Wie sollte sie mit ihnen reden? Sie wusste, dass nur ihr Vater ein bisschen Deutsch verstand. Oder aber seine Frauen? Wo waren die anderen Kinder? Therese wusste nur, dass Fred in Duisburg gestorben war. Eine große, schlanke Frau stand langsam auf und stellte sich vor sie hin. Sie hatte ein eindrucksvolles, aber strenges Gesicht. Dichte, schwarze Haare standen um ihren Kopf. In einer Sprache, die Therese nicht verstehen konnte, sagte sie etwas zu ihr und lächelte sie an. Das ist meine Mutter, ging ihr durch den Kopf. Sie hatte sie angesprochen. Sie sagte auf Deutsch, weil ihr der Name der Mutter wieder eingefallen hat, bist du Mama Dassi? Und wiederholte die Frage auf Englisch. Viel Englisch konnte sie damals noch nicht. Sie hatte in der Schule erst ein paar Unterrichtsstunden gehabt. Als hätte sie ihre Tochter verstanden, umarmte die Frau sie mit beiden Armen und hielt sie fest. Immer mehr Worte sprudelten aus ihr heraus. Die anderen Frauen waren auf dem Boden sitzen geblieben und gaben ihr immer mit dem gleichen Laut von sich zwei Silben und nickten im Takt und indem sie ihre Oberkörper vor und zurück wiegten, als wollte sie die Worte der Mutter bestätigen. Therese wusste ja nicht einmal, welche Sprache das war. Weil es spät war, bereiteten die Frauen die Schlafplätze. Die Decken wurden ausgerollt, sie füllten fast den ganzen Raum. Ihr gab man ein Stück süßes Brot und einen Becher Wasser. Mehr bekam sie an diesem ersten Abend nicht. Ihre Mutter zeigte auf einen Platz neben sich. Therese zog ihre Schuhe aus und suchte ihren Koffer nach dem Nachthemd. Die vier Frauen wurden richtig wach, als sie es sahen. Sie setzten sich noch einmal auf und prüften den Stoff, sprachen offensichtlich über das Muster, über das Material. Von Hand zu Hand ging ihr Nachthemd. Ob sie es bewunderten, konnte Therese nicht erkennen. Die Frauen legten zur Nacht nur ihre Tücher ab, die sie um ihre Schultern trugen. Dann krochen sie unter dünnen Decken. Sie redeten noch leise miteinander. Dann war Therese eingeschlafen, wachte aber immer wieder auf. Ihr Vater hatte, ohne dass sie es bemerkte, ihre seltsame Kabine verlassen. Sie hatte keine Ahnung, wo er die Nacht verbrachte. Von allen Seiten hörten sie Gemurmel, laut und leise, selten Gelächter, manchmal ein Keifen mit hoher Stimme. Sie müssen alle diesen Geruch aushalten und haben niemals Ruhe, dachte sie. Ihr Vater sah sie erst am nächsten Morgen wieder. Sie versuchte ihn nach einem Bad zu fragen, es war vergeblich. Also behielt sie ihr Nachthemd an und zog ein paar Kleidungsstücke darüber. Ihr Vater brachte Tee in ihrem Vorschlag und süßes Gebäck, wie sie es am Abend schon gegessen hatte. Wo er die Nacht verbrachte, erfuhr sie nicht. Sie hockten im Kreis zu sechst, das war ihr erstes Frühstück mit ihrer afrikanischen Familie. Gesprochen wurde erst, als sie die letzten Brocken verzehrt waren. Aber sie verstanden nichts. Da die anderen sie ab und zu ansahen, vermuteten sie, dass sie über sie sprachen. Das war ihr nicht angenehm, sie wusste nicht warum. Rosemarie hatte sie aus den Augen verloren. Auch in den nächsten Tagen sah sie ihre Reisegefährtin nicht wieder und war sicher, dass sie wohl doch nicht ihre Schwester sein konnte. Nach dem Frühstück verschwand ihr Vater wortlos und ihre Mutter begann sofort, ihrer Tochter ihre Sprache beizubringen, während sie vor sich auf dem Boden hockte. Die drei anderen Frauen nahmen lebhaften Anteil an diesem Unterricht. Vermutlich waren sie froh, dass etwas passierte. Therese versuchte, sich ihren Namen einzuprägen. Jenussi Amanua Victoria. Das gelang ihr nicht sehr gut, denn der Sprachunterricht forderte ihre ganze Aufmerksamkeit. Brot, Abolo, hier, Afi, Mensch, Ami, Mhand, Assi, Essen, Du, Kalt, Fa, Spiel, Fe, Breit, Keke und E und Lied, Ha. So ging das weiter. Endlos, ihr schwerte der Kopf bald. Vater, Mann, Frau, Kind, Bett, Schlafen, Boot, Dach, Kopftuch. Therese hatte den Eindruck, das sei sicher die schwerste Sprache der Welt. Sie wiederholte jedes Wort immer wieder. Ihr Vater hatte ihr noch gesagt, diese Sprache hieße Ewe. Wieder von vorne und immer neue Wörter. Von dem Geruch wurde ihr übel und sie musste zum Klo. Eine der Frauen, die sie als alle Mutter nennen sollte, begleiteten sie. Bei ihren Pflegeeltern gab es keine vornehme Toilette wie im Betrieb von Gustav König, wo ihr Pflegevater arbeitete. Aber das hier verursachte ihr Brechreiz, noch bevor sie dran war. Sie riss sich zusammen. Vor der Toilette standen schon fünf Frauen, einige mit Kindern in ihrem Alter und kleinere, sie musste warten. Nebenan war eine Toilette für Männer mit halbhohen Brettern abgetrennt, die sie wie ein Zaun, der Gestank war kaum auszuhalten. Was sie dann sah, als sie und ihre Mutter dran waren, wollte sie auch später nie beschreiben. Es war für sie entsetzlich. Ihr erster Gedanke war, sie würde ihren Vater fragen, warum hier nicht sauber gemacht würde. Nach mehreren Versuchen hatte er verstanden, was sie meinte. Er schüttelte nur den Kopf. Das geht uns nichts an, wir reisen bald nach Afrika. So viel hatte sie verstanden. Dann ging der Unterricht weiter. Therese wiederholte Sätze und Worte, auch wenn sie den Sinn nicht immer verstand. Sie versuchte, ihre Mutter und andere Frauen zu fragen, warum sie diesen Saal nicht verließen, um draußen an der frischen Luft zu sein. Sie verstanden es nicht. Sie ging, ohne jemanden zu fragen, an die Eingangstür. Der Schreibtisch war jetzt verlassen. Sie rüttelte an der Eisentür, sie war verschlossen. Sie nahm sich vor, es später nochmal zu versuchen. Als sie am Nachmittag, weil Hunger und Durst sie quälten, wieder an den Schreibtisch zurückkehrte, saß dort eine andere Frau. »Sprechen Sie Deutsch?«, fragte sie. Sie nickte, ohne Interesse zu zeigen. Sie blätterte in einem Heft. »Kann ich mit meinen Müttern nach draußen auf den Hof?« »Das ist nicht erlaubt«, sagte sie. »Das geht nicht. Das dürft ihr nicht.« Therese sah sie fragend an. »Ihr würdet euch verlaufen in dieser Stadt und dann finden wir euch nicht wieder. Und was wird dann aus euch?« »Wir bleiben unten im Hof. Wir verlaufen uns nicht.« »Trotzdem«, sagte sie. Dann nahm sie ihren ganzen Mut zusammen und sagte, »Hier stinkt es. Warum dürfen wir nicht an die frische Luft?« »Das geht nicht«, sagte sie noch einmal. »Geht zurück in euer Zimmer. Was meinst du, was hier los wäre, wenn jetzt alle mit solchen Sonderwünschen kämen? Außerdem habt ihr kein Visum für die Niederlande. Also«, sie machte eine Handbewegung, mit der sie wohl verscheuchen wollte. Therese war empört und versuchte, ihrem Vater darüber zu sprechen. Als er am späten Nachmittag in ihrem Wolldeckengefährt kam, fragte sie ihn vergeblich. Er verstand nicht, was die meinte, aber er begann ein lebhaftes Gespräch mit ihrer Mutter und seinen anderen Frauen. Sie hatte den Eindruck, dass sie sich stritten. Ob es um sie ging, wusste sie nicht, aber manchmal guckten alle auf Therese. Ab und zu fiel ihre Mutter mit einer der Frauen über den Mund und brachte sie zum Schweigen. Sie bekam auch mit, dass sie diese oder jener Frau etwas sagte, sie darauf sofort aufstand, den Krug nahm und mit Wasser zurückkehrte. Sie schien irgendwie die Chefin zu sein. Später erfuhr Therese, sie sei die erste Frau. Was das zu bedeuten hatte, blieb ihr schleierhaft. Stunde um Stunde ging der Sprachunterricht weiter. Therese wird furchtbar krank und als sie aus ihrer Besinnungslosigkeit erwacht, ist sie in einem Krankenhaus und um sich herum nur weiße Kinder. Wie lange sie geschlafen hatte, konnte sie später nie erfahren. Irgendwann sagte sie auf, sie konnte nicht sehen, ihre Augen waren verklebt. Sie rieb sie ein bisschen mit der Hand, bis es heller wurde und sie sich, wenn auch verschwunden, umsehen konnte. Es blieb aber alles verschwommen, als wäre das Zimmer voller Nebel. Ihr erster Gedanke war, dass sie vielleicht träumte oder schon tot oder irgendwo im Himmel sei. Sie war nicht mehr im Lager mit ihrer Familie und den Afrikanern. Um sie herum weiß gestrichene Wände, wie durch einen Schleier ein Kreuz an der Wand, das ihr wie ein Stück Heimat vorkam. Auf der Nachtkonsole stand ein Glas mit Wasser. Sie trank es ziemlich gierig, bis es leer war. Dann erst sah sie, dass sie nicht alleine war. Sieben Betten standen an den Wänden entlang, soweit sie das sehen konnte. In allen Betten lagen Kinder, weiße Kinder. Träumte sie vielleicht? Einige standen zu ihr herüber und sagten etwas, das sie nicht verstand. Es war weder Deutsch noch Englisch noch Elend. Ein Junge im Nachthemd stieg aus dem Bett und kam an ihr Lager und starrte sie an. Dann ging er wieder, er hatte kein Wort gesprochen. Ihr Atem war mühsam und sie hatte das Gefühl, nicht genug Luft zu bekommen. Hier stank es nicht, wie sie erleichtert feststellte. Dass sie Krankenhäuser früher schon mit ihrer Pflegemutter Helene besucht hatte, ahnte sie langsam, wo sie war. Nach vielleicht 2 oder 3 Stunden, sie war wohl wieder eingeschlafen, kam eine Krankenschwester an ihr Bett und sprach mit ihr. Therese verstand sie nicht und sagte ihr das auf Deutsch. Da lächelte sie und sagte unbeholfen, du bist sehr krank. Wo sind meine Eltern? Fragte Therese, während die Frau mit ihrem Tuch und Flüssigkeit aus einer Flasche die Augen säuberte. Du hast lange geschlafen. Du hast lange geschlafen. Deine Eltern sind nicht mehr in Rotterdam. Therese hat sie wohl fragend angesehen, weil sie nicht wusste, ob sie richtig verstanden hatte. Nach Afrika gereist? Sie fragte sie, sie schüttelte den Kopf. Die sind wohl wieder nach Deutschland gefahren, ganz plötzlich. Der Veranstalter, der zuständig ist für diese Afrikaner, hat uns eine Adresse in Deutschland gegeben. Wenn du wieder gesund bist, sollst du nach Deutschland in diese Adresse. Welche Adresse, fragte sie. Die würde sie bald bringen und dir zeigen, sagte die Krankenschwester. Während sie sprachen, säuberte sie sorgfältig die verklebten Augen, bis sie wieder alles klar sehen konnte. Das müssen wir noch eine Zeit lang jeden Morgen machen, sagte sie. Auf den Tischen an den anderen Betten hatten sie Geschirr gesehen, vermutlich vom Frühstück. Jetzt brachte ihr die Krankenschwester auch ein Tablett mit Scheiben Brot, Käse, ein Stück Marmelade und so weiter. Vermutlich hatte sie gierig gegessen, denn die anderen Kinder sahen zu ihr herüber und sprachen und lachten miteinander. Vielleicht lachen sie über mich, dachte sie, das war ihr egal. Kaum hatte sie alles aufgegessen, schoben zwei Frauen ihr Bett in eine andere Etage. So, da wird sie behandelt und sie weiß nicht, was werden soll. Sie weiß nur, ihre Eltern, die Afrikaner sind abgereist. Dann erfährt sie, dass sie nicht nach Togo gereist sind, sondern nach Berlin. Und zwar war Folgendes passiert. Die Tochter des deutschen Kaisers hatte geheiratet. Und zu solchen Hochzeiten wurden die Höfe Europas alle eingeladen. Unter anderem auch der russische Zar, der ja ein Cousin von Wilhelm II. War. Und er sollte mit seinen vier Töchtern kommen. Die liebte er über alles. Seine Frau, die war krank, die blieb zu Hause. Und Wilhelm II. Wollte seinen russischen Verwandten, diesen Nichten, etwas Besonderes bieten. Und für ihn kamen nur deutsche Neger in Frage, wie er sich ausdrückte. Und man erfuhr, dass da in Rotterdam noch über 30 Togolesen waren. Damals war das ja eine deutsche Kolonie. Und kurzerhand hat man mit denen einen Vertrag geschlossen und der Vater von Therese war einverstanden, für ein paar Wochen nach Berlin zu reisen, um Geld zu verdienen. Die Töchter des russischen Zaren waren so begeistert von der Vorstellung, dass sie ihren Vater anbettelten, die wollen wir auch nach St. Petersburg und nach Moskau haben. Kannst du die nicht verpflichten? Und der Vater von Therese unterschreibt einen Vertrag. Inzwischen war Therese wieder in Wuppertal bei ihren Pflegeeltern, geht wieder zur Schule und man wartet jede Woche auf die Rückkehr der Afrikaner. Aber sie kamen nicht zurück, denn dann begann der Erste Weltkrieg. Und die waren weit im Osten irgendwo. Man hat erst viel später erfahren, was aus ihnen geworden war. Da ist keiner lebend zurückgekommen. Die sind alle umgekommen. An Krankheiten, die Kälte und dann kam die Revolution in Russland, der Sozialismus und so weiter. Darüber gibt es ein dickes Buch einer Schweizer Journalistin, die sich akribisch darum diese Geschichte dieser Familie gekümmert hat. Therese würde gerne Ärztin werden und die Kirchengemeinde in Wuppertal hat immer so ein bisschen die Hand über sie gehalten. Und als mal die Rede davon kam, was aus ihr werden soll, da sagt sie, ich möchte Ärztin werden. Und da muss man, glaube ich, Medizin studieren. Und der Pfarrer sagt, also im Moment ist es unmöglich, ein Stipendium zu kriegen und deine Pflegeeltern können das nicht bezahlen. Damals mussten die Studien bezahlt werden. Aber mach doch zuerst eine Ausbildung als Krankenschwester. Das braucht man sowieso, das war die Voraussetzung. Und er besorgt ihr eine Lehrstelle in Kaiserswerth, Düsseldorf-Kaiserswerth. Da gibt es die großen diakonischen Anstalten. Da muss sie zwar sehr viel arbeiten, nur für sie ist das eine Erlösung, endlich täglich Unterricht zu bekommen. Die muss zwar viel tun, aber es gefällt ihr da. Während der Fahrt von Wuppertal hält der Zug von Wuppertal nach Düsseldorf, hält der Zug in Mettmann. Und da steigt ein junger Mann ein und setzt sich in ihr Abteil. Und der beginnt ein Gespräch mit ihr und sagt, wo wollen Sie denn hin, wo kommen Sie her und so weiter. Und dann erfährt sie, dass er ein Vikar ist, also ein angehender Pfarrer, der auch auf dem Weg nach Kaiserswerth ist, um dort sein Vikariat zu machen. Und dieser junge Mann verliebt sich in Therese. Und sagt seinem Vorgesetzten, dem leitenden Pfarrer, die würde er gerne heiraten, um sie vor dem Rassismus zu bewahren. Das wird natürlich das Tagesgespräch in Kaiserswerth und die Oberin holt Therese in ihr Büro und redet mit ihr und sagt immer, wir müssen dich hier aus dem Verkehr ziehen, wir wollen keinen Skandal haben, wir schicken dich nach Hamburg in unser Mutterhaus. Da werden im Moment Leute gebraucht, denn während des Ersten Weltkriegs wurden viele Frauen in die Waffenproduktion abgezogen. Die mussten Munition machen und so weiter. Und da werden dringend Leute gebraucht. Und für sie ist das wieder eine zweite Erholung, nämlich die Stadt Hamburg. Und da konnte sie jede Woche einen Tag in der Universität verbringen und medizinische Vorlesungen hören. Sie muss zwar unglaublich viel arbeiten, aber sie macht alle Prüfungen, die dann anstehen, blendend. Sie lernt auch ein Lazarett kennen, wo die deutschen Soldaten verpflegt werden, und ist entsetzt darüber. Um es kurz zu machen, sie bekommt dann eine Arbeitsstelle als Leiterin eines Kinderheims. Es gab unglaublich viele Kinder, die aus Osteuropa, aus den verlorenen Gebieten, kommen. Und eines Tages sitzt sie in der Universität und dann passiert etwas, was ich Ihnen gerne noch vorlesen möchte.